ist dann... Im Übrigen stimmt es auch nicht, weil wir ja durchaus noch andere Erkenntnisquellen haben, außer nur der Edda. Herr Dr. Piebrock lässt sich entschuldigen. Das Problem ist, dass er also nicht konnte. Er hatte mir im Februar geschrieben, er steht die ganze Woche zur Verfügung. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann ist die Sache in Ordnung. Und dann plane ich ihn irgendwie ein, wie das bei mir also so reinpasst. Und jetzt kann er also, oder könnte er nur bei der letzten Hälfte der Woche, da wird er also auch noch vorbeikommen. Aber da ist dann ja mehr unsere religiöse Ausrichtung der Tagungswoche dran. Und deswegen passt es da nicht. Ich wollte das dann also auch nicht umstellen, dass wir einen von den Vorträgen jetzt hier reinnehmen und umgekehrt. Wir haben so Schwerpunkte gesetzt. Er hat aber seinen Vortrag schriftlich ausgearbeitet. Und deswegen hoffe ich, ihn hier einigermaßen gut vertreten zu können mit Lenin lässt grüßen. Der Kommunismus ist tot. So glaubten manche Optimisten aus dem nationalen Lager nach dem Fall der Berliner Mauer und der in Gang gekommenen Auflösung der Sowjetunion orakeln zu dürfen. Und in der Tat, damals war es so, dass sich alles Mögliche auflöste. Also alle Schwierigkeiten, die wir da gehabt haben mit VVN, Bund der Antifaschisten und ähnliche Geschichten, da lösten sich ganze Kreisverbände auf, Ortsverbände auf, Bielefeld, die kriegten kein Geld mehr von drüben. Es war auch irgendwo die Motivation weg, muss man sagen. Also es sah tatsächlich so aus, der Kommunismus hätte restlos abgedankt, abgewirtschaftet. Es war ihm der Schneid abgekauft worden, wie man so schön sagt. Die Wahnsinnsideen von Marx und Lenin waren dabei, als Anachronismen aus den Hirnen der bis dahin durch sie gequälten Menschheit verbannt zu werden. Das Gute hatte über das Böse gesiegt. Ein frommer, aber ein gefährlicher Glaube. Denn er gaukelte den Guten und Gerechten vor, dass Gott kein Unheil ewig wehren lässt, dass die dem Menschen eingeborene Güte triumphieren und alles sich schließlich zum Guten wenden wird. Der Marxismus mag offiziell entthront sein, sein System in Russland und in seinen früheren Satelliten aufgelöst scheinen. Aber ist der Kommunismus als aggressive Weltanschauung damit auch überwunden? Das marxistische Wirtschaftsexperiment darf als gescheitert gelten. Das Starkwerden einer sozialistischen Partei in der Bundesrepublik und die nach wie vor zahlreichen Schlüsselstellungen in den Ostblockländern, auch in Russland wiederum einer starken der Kommunisten, in diesen Ostblockländern zeigt, dass die atheistische Hass- und Neidreligion eines Marx und eines Lenin nicht nur in China, Vietnam und Südafrika weiterschwelt, Kuba natürlich auch, mehr oder minder offen dort, wo Not und Elend zu Hause sind, mit gerissener Tarnung, wo man in Bälde mit gleichen Zuständen in breiten Schichten der Bevölkerung rechnet. Selbst der als Reformer gepriesene Gorbatschow, der es wie kein anderer der roten Zaren verstanden hatte, sich der Gunst des freien Westens zu versichern, bekannte freimütig in seinem Buch Perestroika, dass er sich nach wie vor als Schüler und Anhänger Lenins versteht. Die Führungsspitze der PDS stellt sich zwar mit aalglatten demokratischen Umgangsformen vor und bedient sich wesentlich subtilerer Methoden als ihre Vorgängerin in der SPZ wie in der späteren DDR. Doch wird der Wähler als gebranntes Kind das Feuer scheuen? Man darf vermuten, dass die Genossen nur auf den richtigen Augenblick warten, um die Maske fallen zu lassen und die Pläne ihres Idols Lenin wieder aufleben zu lassen. Zunächst einmal jedenfalls ist ihre Taktik aufgegangen. Die PDS wird ja nicht vom Verfassungsschutz untersucht und ihr Vermögen ist nach wie vor nicht eingezogen, sie ist nicht verboten. Sie kann also weiter agieren. Die Genossen bedürfen nur eines passenden politischen Klimas, um mit den alten Ideen wieder hervorzukommen. Dank der Einwanderungspolitik der Bonner Erleuchteten sind ihr dafür alle Weichen gestellt. Innere Unruhen bis zum offenen Bürgerkrieg sind von perverser Hand hausgemacht. Ihre Ankunft ist nur noch eine Frage der Zeit. Schauen wir also einmal in die Schriften des Mannes, der die Welt erschütterte und dessen fanatische Zerstörungswut auch heute noch Tausende und Abertausende Nachahmer findet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. In den später wiedergegebenen Auszügen aus Lenins Werken vernehmen wir die Stimme eines Mannes, der sein Ziel mit einer Wildheit, einer Einseitigkeit, einer Skrupellosigkeit verfolgte, wie sie bis dahin von keinem politischen Führer bekannt war. Seine Besessenheit auf die Zerstörung des Zarentums und der Bourgeoisie in allen Ländern der Welt wurde nur noch übertroffen von seinem Zynismus, seiner Verschlagenheit und seiner Erbarmungslosigkeit, die zu einem unvorstellbaren Blutbad angeblich im Namen der Arbeiterklasse führten. Wer sich die Mühe macht, Lenins Reden und Schriften zu studieren, kann nur erstaunt sein, dass gewisse Liberale es wagten, ihn als wohlwollenden Reformator hinzustellen, der nichts anderes im Sinne hatte, als das unterdrückte russische Volk von der Autokratie zu befreien. Seine Werke zeigen, dass er mindestens genauso grausam war wie sein Schüler Josef Stalin. Und in seiner Hitzigkeit war er diesem um Meilen voraus. So stürmisch verlangte Lenin den Sturz der herrschenden Regierung um jeden Preis und mit jedem Mittel, dass er selbst seine engsten Genossen erschreckte. Während Stalin und andere Führer der Bolschewiken in jenem kritischen Sommer 1917 noch vor dem offenen Griff nach der Macht zögerten, war Lenin immer bereit, alles zu riskieren. Nichts, auch nicht das Leben von zig Millionen, ließ ihn jemals vom Ehrgeiz seines Lebens zurückschrecken, der Revolution. Es besteht kein Zweifel. Die bolschewistische Revolution entsprach in keiner Weise dem Willen des russischen Volkes. Genau wie das französische Volk, das 1989 ein Schreckenregime bekam. Und ähnliche Revolutionen von angeblich unten war diese Revolution geplant und durchgeführt gegen die Wünsche der Mehrheit, nämlich von einer ganz kleinen Minderheit. Nicht hungernde und verarmte Bauern und Arbeiter starteten die russische Revolution. Die gleichen von Lenin so bewunderten Dämonen wie bei den Jakobinern waren an der Arbeit. Gerissene Anwälte, Journalisten, Anarchisten und Fanatiker, die Hyänen der politischen Arena, die neuen Dantes und Robespierres. Unterstützt vom Abschaum, den missratenen Kriminellen und Abenteurern, säten sie den Samen der Unruhen und brachten schließlich das Proletariat unter ihren Einfluss. Oder zumindest diejenigen, in denen sie genügend Neid und Hass gegen die Zarenherrschaft erwecken konnten. Man muss sich hüten, sich von Lenins ständigem Hinweis auf die Arbeitermassen irreführen zu lassen. Oder seinen Hinweis auf die Bauernschaft, die ebenso in seine Gesamtstrategie einbezogen war. Besonders was die Bauern betrifft, erwiesen sich seine Versprechungen später als ein gigantischer Betrug. Sobald sie ihre Schuldigkeit getan hatten, wurden sie als überflüssig angesehen und schließlich kaltblütig ausgerottet. Den Arbeitern ging es nicht viel besser. Auch sie hatten sich durch seine Kampfparole "Alle Macht den Sowjets" täuschen lassen. Zu spät wurde man gewahr, was er wirklich gemeint hatte, die ausschließliche Diktatur der bolschewistischen Partei. Eine Diktatur, die unendlich grausamer war als die des Zaren. Die alte Klasse wurde durch die neue Klasse, die Klasse der Parteibonzen, ersetzt. In seiner Lenin-Biografie berichtet David Schub, den man gewiss nicht als Antikommunisten bezeichnen kann, verschiedene Ereignisse, die das Charakterbild dieses Unmenschen aufzeigen. Was zum Beispiel die Finanzen anbetrifft, so waren die Bolschewiken im Gegensatz zu den ständig in Geldnot befindlichen Menschewiken im Allgemeinen mit ausreichenden Pfründen versorgt. Ihre Quellen waren bewaffnete Raubüberfälle, beschönigend Expropriationen genannt, Erbschaften, politische Heiraten sowie Herstellung von Falschgeld. Schub erwähnt natürlich nicht die von der Wall Street beigesteuerten Zuwendungen in Millionenhöhe. Das Bankhaus Kuhn, Löb und Company war da ja beteiligt an der Finanzierung der bolschewistischen Revolution. Bezüglich der Geldeinnahmen durch die für die Partei tätigen Gigolos bemerkte Lenin einem alten Mitkämpfer gegenüber: um leistungsfähig zu sein, muss ein Zentralkomitee über begabte Schriftsteller, fähige Organisatoren und ein paar intelligente Schurken verfügen. Und bei einer anderen Gelegenheit, als man ihm wegen eines bekannten kommunistischen Gigolos Vorwürfe machte, lachte er: genau deswegen ist er nützlich für uns, gerade weil er von nichts zurückschreckt. Also man kann sagen, eine ganz neue Form der Finanzierung, Heiratsschwindler im Interesse einer bolschewistischen Partei. Selbst keineswegs ein Heiliger, sagte Trotzki einmal von Lenin, statt seine Gegner mit sozialistischen Methoden, das heißt Argumenten, zu bekämpfen, wendet Lenin nur chirurgische, jene des Schröpfers an. Keine Partei könnte unter der Herrschaft dieses sozialistisch-demokratischen Zaren existieren, der sich selbst für einen Supermarxisten hält, der aber in Wirklichkeit nichts als ein Abenteurer der übelsten Sorte ist. Anlässlich der ersten Sitzung des neu gewählten Parlaments im Januar 1918, das Lenin mit Bajonetten auseinanderjagen ließ, klagte Plechanow, der Begründer des russischen Kommunismus und Lenins früherer Mentor: Ihre Diktatur ist nicht die der Arbeiterklasse, sondern die Diktatur einer Clique. Und deshalb werden sie zu einem sich ständig steigernden Terror greifen müssen. Es sollte keine Überraschung sein, dass Lenin, der atheistische Materialist, für Kultur keinerlei Verständnis hatte. Oder für irgendetwas, das Menschen von Bildung als hehr und edel ansehen. Als eine reiche junge Dame, mit der er sich angefreundet hatte, ihm auf dem Klavier vorspielte, bestand er darauf, dieselbe Stelle aus Beethovens Appassionata immer wieder zu hören. Schub berichtet, dass Lenin bekannte, dass er diese Stelle liebte, weil sie ihn an die Revolutionshymne des jüdischen Sozialistenbundes erinnerte. Also was anderes an Beethoven interessierte nicht, außer die Passage, die ihm mit dem jüdischen Sozialistenbund zu tun hatte. Bei einer anderen Gelegenheit kam sie auf Knut Hamsuns berühmte Romane zu sprechen. Lenin war unbeeindruckt von dessen unsterblichen Werken wie Pan oder Victoria. Nur Hamsuns früher Erfolg Hunger fand seinen Beifall. Zitat, dessen Held war schließlich das unglückliche Opfer des kapitalistischen Systems. Zitat Ende. Angesichts dieser ins Auge springenden menschlichen Unzulänglichkeiten erhebt sich die Frage, was waren Lenins Qualitäten, die bewirkten, dass Menschen sich seiner Führung blind unterwarfen? Und was schenkt ihm schließlich den Sieg? Ein Sieg von solcher Größe und errungen mit solch unglaublicher Triebkraft, wie nur wenige seine Ergebnisse Unterführer eingeschlossen ihn für möglich gehalten hätten. Das Gelingen von Lenins ultraradikalen Ideen kann einer Vielzahl von Faktoren zugeschrieben werden. Einige davon äußere, über die er wenig oder keine Kontrolle hatte, einige ohne Zweifel seine persönlichen Qualifikationen. Der erste und gewichtigste Faktor zu Lenins Gunsten war natürlich die elementare Zugkraft des Kommunismus für die Benachteiligten, wie das auch heute noch der Fall ist und vermutlich auch bleiben wird. In diesen Punkten profitierte der russische Kommunismus von ähnlichen sozialen und rassischen Zerklüftungen, wie sie der Ausbreitung des Christentums im alten Rom nützlich gewesen waren. In der Tat, für diejenigen, deren religiöse Bindungen schon anfingen zu bröckeln, mag der Kommunismus eine noch größere Anziehungskraft gehabt haben als das Christentum. Denn der Kommunismus predigte keinen Lohn in einem eingebildeten Himmel. Sein verheißenes Land war hier, auf dieser Erde. Die Magik dieser Botschaft erwies sich für große Teile der Bevölkerung, die nahe der Verzweiflung waren und nichts zu verlieren hatten, als unwiderstehlich. Wie zu erwarten fielen nicht nur jene, die tatsächlich durch die Ausartungen des Kapitalismus ausgebeutet und unterdrückt waren, sondern vornehmlich aus der Auswurf der Gesellschaft auf Lenins schlauen Schwindel herein und scharten sich um die roten Fahnen. Dank der labilen russischen Seele war es für die geschickten und skrupellosen bolschewistischen Agitatoren eine recht einfache Sache, den Mob anzuheizen. Und in der Anstachelung des Hasses gegen die herrschende Klasse gab es niemanden, der auch nur entfernt dem Donnerschwall Lenins gleichkam. Der zweite Grund für Lenins Erfolg waren sein eiserner Wille und seine Entschlossenheit, verbunden mit einem Genius für Organisation. Im Aufbau seiner kleinen Partei, ob legal oder im Untergrund, war er geschickt, unermüdlich und unbeugsam. Selbst im Anblick schwerster interner Zerwürfnisse, selbst in Zeiten von verhängnisvollen Rückschlägen, hielt er geduldig und unbeirrt sein Auge auf sein Ziel gerichtet. Als geborener politischer Führer baute er einen Kader von Revolutionären mit nahezu militärischer Disziplin auf, die nur ihm ergeben waren. Aber selbst die loyalste Organisation hätte nicht für die gewaltige Aufgabe ausgereicht, die Lenin sich gestellt hatte. Hätte er nicht noch in einem weiteren Punkt überragt. Seine Fähigkeit, die verschiedensten Schichten der Bevölkerung, besonders aber den Mob, anzusprechen und aufzuhetzen. Während seine mehr gemäßigten sozialistischen Rivalen sich in hochgestochenen theoretischen und philosophischen Diskursen ergingen, predigte Lenin die Lehre der nackten Macht und Gewalt. Die Stimmung der kriegsmüden Arbeiter und Soldaten richtig einschätzend, sagte er ihnen genau das, was sie hören wollten. Während die Fronten sich auflösten, die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch stand, die Regierung sich schwach und unentschlossen zeigte, fielen Lenins Trompetenstöße zu blutiger Revolution, der Anwendung der eisernen Faust und der brutalen Ausrottung der herrschenden Klasse auf willige Ohren. Seine Schlagworte waren einfach, kraftvoll und leicht zu fassen. Und er hämmerte sie den Massen unaufhörlich ein mit fanatischem Feuer und verheerenden Folgen. Eine weitere Stärke Lenins war seine unglaubliche Wendigkeit. obwohl er kompromisslos war hinsichtlich seines Fernziels, der Beseitigung des kapitalistischen Systems in der ganzen Welt, so änderte er seinen Kurs, wann immer es seinem Zweck diente. Diese Gabe, oder besser gesagt, dieser völlige Mangel an Skrupeln, verwirrte selbst seine engsten Mitkämpfer. Wie aus Lenins Kommentaren bezüglich kommunistischer Ethik und Moral ersichtlich ist, gab es deren einfach keine. Für den hartgesottenen Kommunisten gab es nur einen wegweisenden Grundsatz für all sein Tun: die Förderung des proletarischen Klassenkampfes. Für diesen Zweck war alles erlaubt: Lüge, Mord, Betrug, Verrat, jedwedes Verbrechen, jeder Schattierung. Dieser Zug stand natürlich in engstem Zusammenhang zu Lenins vielleicht auffälligstem Charaktermerkmal und offensichtlich dem alles übertreffenden Grund für den nachhaltigen Erfolg des Bolschewismus: seine grenzenlose Brutalität, die zu der gnadenlosen Ausrottung aller bestehenden sowie möglichen Opposition führte. Lenin muss aus seinen Erfahrungen in einem Bourgeois-Gefängnis und anschließend im Exil in Sibirien 1897 gut gelernt haben. Das Regie des Zaren, bis heute noch von Liberalen als ein System brutalster Unterdrückung hingestellt, behandelte Lenin mit unglaublicher Milde, obwohl seine mörderischen Pläne wohl bekannt waren. In Sibirien hatte Lenin ein Herrenleben. Es war ihm erlaubt, auf Jagd und Fischfang zu gehen, zu schwimmen und lange Wanderungen zu unternehmen. Doch wichtiger noch, es war ihm erlaubt, seinem Lieblingssport nachzugehen, der Niederschrift seiner hassvollen Tiraden als Vorbereitung für die Revolution. Und nicht zu fassen, die Jüdin Krupskaja, Lenins spätere Frau, erhielt die Erlaubnis, mit ihm zu leben und zu arbeiten. Das Ergebnis dieser Arbeitsgemeinschaft war ein verstärkter Ausstoß marxistischer Literatur. Lenin beging nicht den Fehler, sich für die Güte seiner zaristischen Unterdrücker zu revanchieren, genau wie es Churchill 1940 nicht einfiel, die Dünkirchen-Geste seines Widersachers zu entgelten. Er wusste, dass es kein besseres Mittel zur Unschädlichmachung eines Gegners gibt, als ihn physisch auszulöschen. Er und seine von ihm gebührend gelobten Mitverschwörer besorgten das später mit gekonnter Gründlichkeit und Grausamkeit. Die Schreckensherrschaft, die sie nach ihrer Machtübernahme errichteten, stellte sich als die blutigste in der Geschichte der Menschheit heraus. Zitat: Wir müssen einen erbarmungslosen Massenterror gegen Kulaken, Priester und Weißgardisten einleiten, verlangte Lenin. Das Ziel, pausenlos von den Bolschewikenführern gepredigt, war, Zitat, die Ausrottung einer ganzen Klasse, stellt jeden an die Wand, der gegen die Sowjetmacht ist, wetterte die Pravda. 10 Kugeln für jeden, der eine Hand gegen sie erhebt. Die Herrschaft des Kapitals wird sterben mit dem letzten Hauch des letzten Kapitalisten, Adligen, Priesters oder Armeeoffiziers. Die für die Ablösung des Zaren erwählte Methode war typisch für diese Untermenschenmentalität. Nach der Ermordung des Zaren, seiner Frau, seines jungen Sohnes und seiner 4 Töchter sowie seines gesamten Personals zagten die bolschewistischen Schlächter mit Äxten die Leichen und versuchten sie anschließend mit Petroleum zu verbrennen. Die verkohlten Überreste wurden in einem Sumpf verscharrt. Und damit niemand aus dem Volk in seiner Unwissenheit und Dummheit sich etwa zu diesen Reliquien hingezogen fühlte, wurden alle Spuren der Grabstätten beseitigt. Es besteht wenig Grund, sich mit den äußeren Kräften zu befassen, die den Bolschewiken zur Macht verhalfen. Ohne Russlands verheerende Niederlagen im Ersten Weltkrieg oder die Unfähigkeit und Unentschlossenheit seiner Regierung hätte Lenin höchstwahrscheinlich nie sein Ziel erreicht. Und selbst nach dem erfolgreichen bolschewistischen Staatsstreich im Oktober 1917 hätte der Kommunismus noch leicht zusammenbrechen können, wären ihm nicht die Wall Street sowie seine zahlreichen nützlichen Idioten, wie er sie höhnisch nannte, mit gewaltigen Finanzmitteln zu Hilfe gekommen. Von diesen Außenhilfen abgesehen war Lenins Sieg in der Tat der Triumph des Willens eines einzigen Mannes. Aber es war keineswegs der Triumph höheren Menschentums, einer höheren Idee oder Weltanschauung. Es war der Triumph der Gosse, der Triumph eines wahnsinnig gewordenen Mobs, von Plebejern mit ihrem eingeborenen Hass gegen alles, was stark, gesund, selbstbewusst und schön ist. Der Sieg des Kommunismus brachte nicht das Paradies der Arbeiter, wie die Demagogen es versprochen hatten. Es gab nichts im Kommunismus, was aufbauend war. Er war nur die Verneinung aller vormals anerkannten Werte, von allem, was geistvoll und erhebend war. Der wilde Tatar der Steppe hatte die vornehme Kultur eines Adels zerstört, der dekadent und korrupt geworden war. Lenin selbst scheint es vor seinem Tode gedämmert zu haben, dass alles anders ausgefallen war, als er es sich erträumt hatte. Wo immer man hinblickte, lag Russland in Scherben. Ein Anblick von Chaos, Untüchtigkeit und Schlamperei in größtem Ausmaß. Es muss jeden, der nicht vollends von Hass und Fanatismus verblendet war, eingeleuchtet haben, dass es entschieden leichter ist, zu plündern, zu morden und zu zerstören, alles von oben nach unten zu kehren, als verantwortungsbewusste Aufbauarbeit zu leisten. Als die Kräfte der Auflösung und Zerstörung einmal losgelassen waren, gab es kein Halten mehr. Um die verzweifelnden, hungernden und frierenden Massen in Schach zu halten, waren die Bolschewiken gezwungen, zu immer schärferen Formen des Terrors und der Unterjochung zu greifen. Genau wie Plechanow es vorausgesagt hatte. Es bleibt einer der Treppenwitze der Geschichte, dass diese Barbarei von Liberalen bequem ignoriert oder beschönigt wurde und wird. Aber es waren und sind nicht nur die liberalen Intellektuellen, die den Bolschewismus lobhudeln. Auch die christlichen Kirchen, obwohl brutal von den Kommunisten verfolgt, hielten es allzu oft für opportun, nicht mit ihnen die Klingen zu kreuzen. Oder sie sogar, man muss es sagen, aktiv zu unterstützen, wenn ich da an den Pastor Niemöller denke, wenn ich daran denke, dass die evangelischen Studentengemeinden an fast jeder Universität Unterschlupf für marxistische Kräfte bilden, dass die dort kostenlos ihre Flugblätter drucken können, ihre Versammlungen abhalten können, den gesamten Apparat, der von der Kirche finanziert wird, letztlich für kommunistische Zwecke verwendet wird. Nirgendwo auf der Welt ist es den Kirchen gelungen, dem Vormarsch des Kommunismus Einhalt zu gebieten. Nicht nur, weil es ihnen an militärischen Machtmitteln fehlt. Man erinnere sich an Stalins verächtliche Frage, wie viele Divisionen hat der Papst? Nein, die christliche Religion ist keine geistige Gegenmacht zum Kommunismus, weil beide schließlich aus derselben Wurzel stammen. Der wesentliche Unterschied ist nur der, dass auf der einen Seite fanatische Kämpfer mit einer fanatischen Kampfreligion stehen, wohingegen die typischen Kirchengänger ihre angeblichen Gegner einer Herde Schafe gleichen, die zur Schlachtbank geführt werden. Wir sollten wissen, dass der Kommunismus seinem großen Lehrmeister Lenin getreu wohl sein Außenkleid ablegen oder umfärben kann, sich aber in seiner Grundhaltung und seinem Endziel niemals ändern wird. Die verschiedensten Regionen auf diesem Erdball stehen ihm dazu in wechselnder Form und Folge zur Verfügung. Auch wir im Herzen Europas gehen stürmischen Zeiten entgegen. Es gilt, wie in einem Schiff auf wogendem Meer, die Schotten dicht zu machen und sich für die nahende Katastrophe zu wappnen. Die genaue Kenntnis der Lehren und Ziele Lenins ist dazu eine unabdingbare Voraussetzung. Nun möchte ich noch einige Zitate, Originalzitate aus seinen Schriften bringen, wobei ich jeweils die Jahreszahl angebe, wann das geschrieben wurde, nicht wo es letztlich veröffentlicht wurde. Das ist ja von nicht zu großem Interesse. Man kann das dann in dieser Schrift nachlesen. 1902. Nur wer zu sich selbst kein Vertrauen hat, kann sich vor vorübergehenden Bündnissen und sei es auch mit unzuverlässigen Leuten fürchten. Und keine einzige politische Partei könnte ohne solche Bündnisse existieren. Anmerkung: Volksfront. Taktik. Auch heute von der PDS geübt im Zusammenhang mit der SPD. Die Organisation der Arbeiter muss erstens eine gewerkschaftliche sein, zweitens muss sie möglichst umfassend sein, drittens muss sie möglichst wenig konspirativ sein. Die Organisation der Revolutionäre dagegen muss vor allem und hauptsächlich Leute erfassen, deren Beruf die revolutionäre Tätigkeit ist. Diese Organisation muss notwendigerweise nicht sehr umfassend und möglichst konspirativ sein. Ein kleiner, festgefügter Kern der zuverlässigsten, erfahrensten und gestähltesten Arbeiter könnte durch Agitation unter den Arbeitslosen der Bewegung unschätzbare Dienste leisten. Man glaube nicht, dass die Parteiorganisationen nur aus Berufsrevolutionären bestehen müssen. Wir brauchen die mannigfaltigsten Organisationen aller Art, Rangunterschiede und Schattierungen. Angefangen von außerordentlich engen und konspirativen Organisationen bis zu sehr breiten, freien, losen Organisationen. Eine Truppe von Studenten, Offizieren, Angestellten, die sich unter Teilnahme von einem oder zwei Parteimitgliedern mit Selbstbildungsarbeit beschäftigen, darf manchmal sogar überhaupt nicht von deren Zugehörigkeit zur Partei wissen. Zeitweilige Abkommen sind auch mit Sozialrevolutionären zulässig und folglich auch mit Liberalen, die sich auf die Seite der Sozialrevolutionäre stellen. 1905. Zur Taktik. Ein solcher Sieg wird eben eine Diktatur sein. Das heißt, er wird sich unvermeidlich auf militärische Gewalt, auf die Bewaffnung der Masse, auf den Aufstand stützen müssen. Nicht aber auf diese oder jene auf legalen, friedlichen Wege geschaffene Institutionen. Das kann nur die Diktatur sein. Denn die Verwirklichung der für das Proletariat und die Bauernschaft unverzüglich und unabweislich notwendigen Umgestaltungen wird den verzweifelten Widerstand sowohl der Gutsbesitzer als auch der Großbourgeoisie und des Zarismus hervorrufen. Ohne Diktatur diesen Widerstand zu brechen, die konterrevolutionären Anschläge abzuwehren, ist unmöglich. Ein Gesetz der Mechanik lautet, die Wirkung ist gleich der Gegenwirkung. In der Geschichte hängt die zerstörende Kraft der Revolution in nicht geringem Maße auch davon ab, wie stark und andauernd die Unterdrückung der Freiheitsbestrebungen war und wie tief die Widersprüche zwischen dem vorsintflutlichen Überbau und den lebendigen Kräften der gegenwärtigen Epoche sind. Gelingt der entscheidende Sieg der Revolution, dann werden wir mit dem Zarismus nach Jakobinerart oder, wenn ihr wollt, plebejisch fertig werden. Der ganze französische Terrorismus, schrieb Marx 1848 in der berühmten Neuen Rheinischen Zeitung, war nichts als eine plebejische Manier. Und dann weiter, von uns hielt er als Revolutionäre nicht so furchtbar viel. Falls die Deutschen auf den Gedanken kämen, ihre Regierungsgebäude zu stürmen, so könnten sie mit einem einzigen Maschinengewehr in Schach gehalten und niedergemäht werden. Denn sehen sie auf den Rasenflächenschilder Betreten des Rasen verboten, so würden sie ihnen zweifellos gehorchen und sich alle auf dem erlaubten Zugangsweg stürzen. Die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte, sagte Marx. Die Revolutionen sind Festtage der Unterdrückten und Ausgebeuteten. Große Fragen werden im Leben der Völker nur durch Gewalt entschieden. 1906. Die Moskauer Dezemberaktion hat handgreiflich gezeigt, dass sich der Generalstreik als selbstständige und Hauptkampfform überlebt hat, dass die Bewegung mit elementarer, unwiderstehlicher Kraft diesen engen Rahmen durchbricht und eine höhere Kampfform, den Aufstand, gebiert. Das Schwanken der Truppen, das in jeder wirklichen Volksbewegung unvermeidlich ist, führt bei Verschärfung des revolutionären Kampfes im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Kampf um das Heer. Wir haben eine geistige Bearbeitung der Truppen organisiert und müssen sie noch hartnäckiger betreiben. Wir werden uns aber als traurige Pedanten erweisen, wenn wir vergessen, dass im Augenblick des Aufstandes auch ein physischer Kampf um die Truppen erforderlich ist. Und er sagt dann weiter, dass während des Aufstandes rücksichtslose Vernichtung ziviler und militärischer höherer Vorgesetzten unsere Pflicht ist. Seien wir dessen eingedenk, dass ein großer Massenkampf naht. Es wird der bewaffnete Aufstand sein. Er muss nach Möglichkeit an allen Orten zu gleicher Zeit erfolgen. Die Massen müssen wissen, dass sie zu bewaffnetem, blutigem, verzweifelndem Kampf schreiten. Todesverachtung muss die Massen ergreifen und den Sieg sichern. Die Offensive gegen den Feind muss aufs Energische durchgeführt werden. Angriff, nicht Verteidigung, muss die Losung der Massen sein. Rücksichtslose Vernichtung des Feindes muss ihre Aufgabe sein. 1916. Eine unterdrückte Klasse, die nicht danach strebt, die Waffenkenntnis zu gewinnen, in Waffen geübt zu werden, Waffen zu besitzen, eine solche unterdrückte Klasse ist nur wert, unterdrückt, misshandelt und als Sklaven behandelt zu werden. Und wenn der heutige Krieg in reaktionären Sozialpfaffen, in weinerlichen Kleinbürgern nur Schrecken, nur Erschrockenheit, nur Abscheu vor Waffengebrauch, Tod, Blut und so weiter erzeugt, so sagen wir dagegen, die kapitalistische Gesellschaft war und ist immer ein Schrecken ohne Ende. 1917 sagt er, die Juden stellten einen besonders hohen Prozentsatz von Führern für die Revolution. Und auch jetzt sollte zu Ehren der Juden bemerkt werden, stellen sie einen relativ hohen Anteil an Internationalisten. Weiter 1917, wer den Schwankenden helfen will, muss damit beginnen, dass er selbst aufhört zu schwanken. Wir wollen nicht jene Jammermarxisten nachahmen, von denen Marx sagte, ich habe Drachenzähne gesät und Flöhe geerntet. Wir müssen auf der Beratung sofort die Fraktion der Bolschewiki fest zusammenfassen. Ohne einer hohen Zahl nachzujagen und ohne uns davor zu fürchten, die Schwankenden im Lager der Schwankenden zu lassen. Sie sind dort für die Sache der Revolution nützlicher als im Lager der erschlossenen und vorbehaltlos ergebenen Kämpfer. Wir müssen nicht nur die Kapitalisten terrorisieren, das heißt, sie die Allgewalt des proletarischen Staates fühlen lassen und ihnen jede Idee rauben, sich aktiv zu widersetzen. Wir müssen ebenso den passiven Widerstand brechen, der zweifellos gefährlicher und schädlicher ist. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Dies ist die grundsätzliche, die erste und wichtigste Regel, die die Delegierten der Arbeiterpartei einführen werden, wenn sie die herrschende Macht sind. Dieser Gang der Ereignisse zwingt die Revolution, alle ihre Kräfte der Zerstörung zu konzentrieren gegen die Staatsgewalt, zwingt sie, sich nicht die Verbesserung der Staatsmaschinerie, sondern ihre Zerstörung, ihre Vernichtung zur Aufgabe zu machen. Dazu eine Anmerkung, vielleicht auch zum Scheitern der NPD. Adolf von Thadden hat, als es darum ging, dass die NPD in den Bundestag einziehen sollte und vermutlich einziehen würde, das war vor 1969, vorher in Baden-Württemberg hatte die NPD 9,8% gekriegt und fast alle waren davon ausgegangen, dass bei der nächsten Bundestagswahl, die ein Jahr später sein würde, die NPD im Bundestag sitzen würde. Der ist rumgefahren und hat Fachleute gebeten, doch in die NPD einzutreten, die gar nicht Mitglied der NPD waren, damit er also qualifizierte Abgeordnete habe, die dann zu Sachfragen im Parlament sachdienliche Arbeiten zur Verbesserung der Situation beitragen könnten. Er hat dann wohl auch ein paar gewonnen. Das alles ist also dann nicht zum Tragen gekommen, weil die NPD nicht reinkam. Aber total eine andere Auffassung hatte hier eben Lenin, die es verwirklicht haben. Dass die Idee vielleicht von ganz anderen gekommen ist, das wird dann überhaupt nicht gesagt. Und die Bevölkerung sagt dann, aha, ja, die haben ja ganz gute Dinge gemacht. Also Lenin, wie gesagt, eine ganz andere Auffassung. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Staat zu reformieren, zu verbessern, sondern es ist unsere Aufgabe, den Staat zu bekämpfen. Ebenfalls 1917, die Intellektuellen geben sehr oft ausgezeichnete Ratschläge und Anleitungen. Es ist jedoch geradezu lächerlich, absurd, schändlich, wie unbeholfen, wie unfähig sie sind, die Ratschläge und Anleitungen tatsächlich durchzuführen und eine praktische Kontrolle darüber zu schaffen, dass das Wort auch zur Tat werde. Er hat dann noch einiges zu den Deutschen gesagt, und die Deutschen in manchem Punkt als Beispiel angeführt. Es ist ja so gewesen, dass die Kommunisten mit dem Deutschen Reich den Waffenstillstand von Brest-Litovsk unterzeichnet haben. Da musste Russland ja auf Verschiedenes verzichten. Die Ukraine wurde selbstständig. Und es war so, dass also diese Umstände, die ja praktisch letztlich eine große Niederlage darstellten mit erheblichen Verlusten, Einschränkungen, auch im bolschewistischen Lager kritisiert worden ist, indem man gesagt hat, also wir sind damit eigentlich nicht so einverstanden, dass dieses hier gemacht wird, dass wir auf so viel verzichten und dass ein Frieden praktisch um jeden Preis geschlossen wurde. Und dazu sagt jetzt Lenin, wir haben einen Tilsiter Frieden unterzeichnet, gemeint ist der von Brest-Litovsk. Als Napoleon I. im Jahre 1807 Preußen den Tilsiter Frieden aufzwang, da hatte der Eroberer alle Armeen der Deutschen vernichtet, die Hauptstadt und alle großen Städte besetzt, seine eigene Polizei eingeführt, die Besiegten gezwungen, ihm Hilfstruppen zur Führung neuer Raubkriege zur Verfügung zu stellen. Da hatte er Deutschland zerstückelt und mit den einzelnen deutschen Staaten Bündnisse gegen andere deutsche Staaten geschlossen. Und nichtsdestoweniger, sogar nach einem solchen Frieden, hat sich das deutsche Volk behauptet, hat es verstanden, seine Kräfte zu sammeln, sich zu erheben und sich das Recht auf Freiheit und Selbstständigkeit zu erkämpfen. Jawohl, lerne beim Deutschen. Es ist so gekommen, dass jetzt gerade der Deutsche neben dem bestialischen Imperialismus das Prinzip der Disziplin, der Organisation, des harmonischen Zusammenwirkens auf dem Boden der modernsten Maschinenindustrie, der strengsten Rechnungsführer und Kontrolle verkörpert. 1918. Und wenn ihr Ausbeuter versuchen solltet, unserer proletarischen Revolution Widerstand zu leisten, so werden wir euch erbarmungslos unterdrücken, werden euch entrechten, mehr noch, wir werden euch kein Brot geben, denn in unserer proletarischen Republik werden die Ausbeuter rechtlos sein. Feuer und Wasser wird ihnen entzogen werden. Denn wir sind im Ernst und nicht im Scheidemannschen und Kautskischen Sinne Sozialisten. Die Scheidemann und Kautsky dagegen werden auf dem Misthaufen der Renegaten enden. 1919. Keine andere von den Werktätigen mit dem Proletariat an ihrer Spitze unterstützte Macht außer der Sowjetmacht, außer der Diktatur des Proletariats, ist heute in der ganzen Welt möglich. Diese Diktatur setzt die schonungslos harte, schnelle und entschiedene Gewaltanwendung voraus, um den Widerstand der Ausbeuter, Kapitalisten, Gutsbesitzer und ihrer Handlanger zu unterdrücken. Wer das nicht verstanden hat, der ist kein Revolutionär. Der muss seines Postens als Führer und Berater des Proletariats enthoben werden. Ebenfalls 1919 fordert er militärische Disziplin, sowohl in militärischen als auch in allen anderen Dingen. Militärische Wachsamkeit und Strenge, Unbeugsamkeit bei der Ergreifung aller Vorsichtsmaßnahmen. 1920 sagt er, mit aller Entschiedenheit muss jeder Kompromiss mit anderen Parteien, jede Politik des Lavierens und Paktierens abgelehnt werden, schreiben die deutschen Linken in der Frankfurter Broschüre. Ein Wunder, dass diese Linken bei solchen Ansichten den Bolschewismus nicht entschieden verurteilen. Es ist doch unmöglich, dass die deutschen Linken nicht wissen, dass die ganze Geschichte des Bolschewismus vor und nach der Oktoberrevolution voller Fälle des Lavierens, des Paktierens, der Kompromisse mit anderen, darunter auch mit bürgerlichen Parteien ist. Kriege führen zum Sturz der internationalen Bourgeoisie. Ein Krieg, der 100-mal schwieriger, langwieriger, komplizierter ist als der hartnäckigste der gewöhnlichen Kriege zwischen Staaten. Und dabei im Voraus auf Lavieren, auf Ausnutzung der, wenn auch zeitweiligen, Interessengegensätze zwischen den Feinden, auf Abkommen und Kompromisse mit eventuellen, wenn auch zeitweiligen, unbeständigen, schwankenden, bedingten Verbündeten verzichten. Ist das nicht eine über alle Maßen lächerliche Sache? Ist das nicht dasselbe, als wollte man bei einem schwierigen Aufstieg auf einen noch unerforschten und bis dahin unzugänglichen Berg von vornherein darauf verzichten, manchmal im Zickzack zu gehen, manchmal umzukehren, die einmal gewählte Richtung aufzugeben und verschiedene Richtungen zu versuchen? Einen mächtigeren Gegner kann man nur unter größter Anspannung aller Kräfte und nur dann besiegen, wenn man unbedingt auf sorgfältigste, sorgsamste, vorsichtigste, geschickteste, sowohl jeden, auch den kleinsten Riss zwischen den Feinden, jeden Interessengegensatz zwischen der Bourgeoisie der verschiedenen Länder, zwischen den verschiedenen Gruppen oder Schichten der Bourgeoisie innerhalb der einzelnen Länder, als auch jede, selbst die kleinste Möglichkeit ausnutzt, um einen Massenverbündeten zu gewinnen. Mag das auch ein zeitweiliger, schwankender, unsicherer, unzuverlässiger, bedingter Verbündeter sein. Und das Gesagte gilt in gleicher Weise für die Periode vor und nach der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Unsere Theorie ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln. Sich im Voraus die Hände zu binden, dem Feinde, der jetzt besser gewappnet ist als wir, offen zu sagen, ob und wann wir mit ihm Krieg führen werden, ist eine Dummheit, aber kein revolutionäres Verhalten. Den Kampf aufzunehmen, wenn dies offenbar für den Feind und nicht für uns günstig ist, ist ein Verbrechen. Und Politiker der revolutionären Klasse, die nicht zu lavieren, zu paktieren, Kompromisse zu schließen verstehen, um einem offenkundig unvorteilhaften Treffen auszuweichen, sind kein Pfifferling wert. Jeder wird zugeben, dass das Verhalten einer Armee unvernünftiger, verbrecherisch ist, die sich nicht darauf vorbereitet, alle Waffenarten, alle Kampfmittel und Kampfmethoden zu beherrschen, über die der Feind verfügt bzw. verfügen kann. Das gilt aber für die Politik noch mehr als für das Kriegswesen. In der Politik ist es noch weniger möglich, im Voraus zu wissen, welches Kampfmittel unter diesen oder jenen künftigen Umständen für uns anwendbar und vorteilhaft sein wird. Beherrschen wir nicht alle Kampfmittel, so können wir eine gewaltige, mitunter sogar eine entscheidende Niederlage erleiden. Revolutionäre, die es nicht verstehen, die illegalen Kampfformen mit allen legalen zu verknüpfen, sind schlechte Revolutionäre. Viel schwerer und viel wertvoller ist es, zu verstehen, ein Revolutionär zu sein, wenn die Bedingungen für einen direkten, offenen, wirklich revolutionären Kampf der Massen noch nicht vorhanden sind. Zu verstehen, die Interessen der Revolution propagandistisch, agitatorisch, organisatorisch in nicht revolutionären, oft sogar direkt reaktionären Institutionen in einer nicht revolutionären Situation unter einer Masse zu verfechten, die unfähig ist, unverzüglich die Notwendigkeit der revolutionären Aktionsmethode zu begreifen. Darin besteht die Hauptaufgabe des heutigen Kommunismus in Westeuropa und Amerika. Also wir finden hier bereits die Anleitung zum Handeln, in unseren Gesellschaften in Westeuropa und Amerika, man muss sich ganz geschickt verstellen, man muss ganz geschickt die eigenen Absichten verschleiern, man muss Bündnisse eingehen, man muss sogar in reaktionären Organisationen tätig sein. Das alles wird hier letztlich schon propagiert. Die weichen also nicht vom Leninismus ab, die PDS, wenn sie sich hier also einen Schafspelz umhängen, sondern sie machen genau das, was Lenin ihnen bereits vorgeschrieben hat. Er sagt dann weiter, 1922, man muss sich zur Regel machen, lieber der Zahl nach weniger, aber höhere Qualität. Man muss sich zur Regel machen, lieber in 2 oder gar in 3 Jahren als in aller Eile, ohne jede Hoffnung, ein solides Menschenmaterial zu bekommen. In einem Brief an die Militärorganisation des St. Petersburgers Komitees schreibt er, es verlangt wilde Energie und mehr Energie. Ich bin entrüstet, wahrlich entrüstet, dass mehr als ein halbes Jahr vertan wurde, über Bomben zu reden und nicht eine einzige Bombe bisher gemacht wurde. Sie sollen sich sofort mit allen Waffen, derer sie habhaft werden können, ausrüsten. Messer, Revolver, ein mit Petroleum getränkter Lappen, um Feuer zu legen. Lenins Anweisung an die Kommentaren. Die Kommunisten müssen zu jedem Opfer bereit sein und, wenn nötig, selbst auf alle Formen von Verschlagenheit, Tricks und Strategien illegaler Methoden zurückgreifen. Die Wahrheit zu verdrehen und zu verbergen, um in die Gewerkschaften einzudringen. Auch das wird heute getan. Auch da sind die Kommunisten sehr erfolgreich gewesen. Schon zu DKP-Zeiten, als die noch hier waren, waren eine Reihe DKP-Funktionäre Gewerkschaftsmitglieder und nicht nur Mitglieder, sondern sogar Funktionäre. Lenins Kommentar zu den Protesten der Menschewiken und Sozialrevolutionäre bezüglich der Ermordung prominenter liberaler Akademiker durch die Bolschewiken. Lasst sie nur protestieren. Lasst sie eine Weile vor Wut kochen und toben. Lasst sie seufzen, lasst sie eine Menge Tee trinken, bis zum frühen Morgen reden und dann werden sie bald entschlummern. Das ist ihre Haupttätigkeit. Für was anderes sind sie nicht zu gebrauchen. Und dann sagt er weiter, inwieweit weisen wir Ethik und Moral zurück? Insofern, als sie von der Bourgeoisie gepredigt wurden, die ihre Ethik als die Gebote Gottes hinstellte. Wir behaupten natürlich, dass es keinen Gott gibt und dass wir genau wissen, dass die Geistlichkeit, die Gutsbesitzer und die Bourgeoisie im Namen Gottes sprachen, um ihre eigenen ausbeuterischen Interessen zu verfolgen. Oder anstatt diese Ethik von Gottes Geboten abzuleiten, entnahmen sie idealistischer oder halbidealistischer Phrasen, die stets sehr den Geboten Gottes ähnelten. Wir sagen, dass unsere Moral ganz und gar dem Interesse des proletarischen Klassenkampfes untergeordnet ist. Und was ist dieser Klassenkampf? Es ist der Sturz des Zaren, der Sturz der Kapitalisten, die Vernichtung der kapitalistischen Klasse. Wir unterstellen unsere kommunistische Moral dieser Aufgabe. Abschließend möchte ich von dem Chefkommentator der New York Times, von Sulzberger, der ist also auch Herausgeber der New York Times gewesen, aus einem Aufsatz von 1960 über Lenin zitieren. Lenins Stärke war sein Genius, seine fanatische, disziplinierte Minderheit für die Taktiken der Machtergreifung zu organisieren. Sein Dogma war kalt und unduldsam. Jedes Mittel war in seinen Augen zur Erreichung seines Zieles gerechtfertigt. Und er verkündete seine Lehre so brillant, dass seine Schüler heute ein Drittel der Weltbevölkerung unter ihrer Kontrolle haben. Lenin zeigte, dass ein einziger Mann von Genie mit einer einzigen eindrucksvollen Idee ganze Regierungssysteme stürzen und der Geschichte einen neuen Lauf geben kann. Es wäre eine interessante Spekulation, welche zukunftsträchtigen Gedanken und Ideen in unserer Zeit von Persönlichkeiten geformt werden mögen, die jetzt noch unbekannt sind. Ich danke Ihnen. So, als persönliches Nachwort darf ich dazu sagen, wer von uns liest denn schon Lenins gesammelte Schriften? Ja? Ich habe sie zwar irgendwo im Bücherschrank, ich sammle ja enorm viele Bücher, aber mehr als geblättert habe ich darin noch nicht. Und deswegen ist es, meine ich, sehr verdienstvoll, aus diesen Schriften das Wesentliche herauszufiltern, mal zeigen, wie hat er gearbeitet, wie hat er gedacht, wie ist der Bolschewismus an die Macht gekommen, welcher Mittel hat er sich bedient, was war erfolgreich, war er wirklich so der kompromisslose, revolutionäre Fanatiker, der also nur seine eigene Sache sah, oder war auch bereit, im Interesse dieser eigenen Sache Kompromisse einzugehen, verschlagen zu sein und ähnliche Dinge zu machen. Ich habe bei manchen dieser Ausführungen, muss ich als Ergänzung nur sagen, an die Situation der nationalen Parteien und Gruppierungen in Deutschland gedacht, wo dann also auch oftmals die eigene Lehre so sehr in den Vordergrund gestellt wird. In 20 Programmpunkten stimmt man überein mit den anderen, aber im 21. Programmpunkt nicht. Und dann kann man natürlich sich nicht auf eine gemeinsame Liste bei den Wahlen einigen. Also das sind so Dinge, die zeigen, dass es viele noch nicht begriffen haben, was man machen muss, um tatsächlich politischen Einfluss zu gewinnen. Auch deswegen ist es, meine ich, ganz nützlich, sich mal zu befassen mit den Gedanken eines Menschen, der immerhin politischen Einfluss in ganz entscheidendem Maße gewonnen hat. Wir treffen uns dann um 11 Uhr wieder, also in einer Dreiviertelstunde, zu einem Vortrag über die Verschiebung der deutschen Westgrenzen mit dem Aufstieg der westlichen Nachbarn.